Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, was aus dir geworden ist. Die Persönlichkeit, die du warst und die du heute bist. Du bist fern, aber ich fühl mich dir nah. Auch wenn du fehlst, ist es, als wär ein Stück von dir da. Es schmerzt zu wissen, für dich ist es schwer. Versuch zu verdrängen, wie es anders wär. Ich suche schmerzlich nach Möglichkeiten und Wegen, um dir auf andere Weise Kraft und Stärke zu geben. Ich bin froh, dass du weißt, du kannst, auch wenn's jetzt noch nicht geht. Bin froh zu sehen, wie du planst, wie du Samen sähst. Du bist so stark, wie das, was in dir steckt. Hast es selbst mit Kreativität geweckt. Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wie es weitergeht. Wie Strich für Strich ein ganzes Bild entsteht. Sichere Linien füllen das Papier. Und ich sehe dir dabei zu, als wärst du hier. Ich bin froh, dass du weißt, du kannst, auch wenn's jetzt noch nicht geht. Bin froh zu sehen, wie du planst, wie du Samen siehst. Du bist so stark, wie das, was in dir steckt. Hast es selbst mit Kreativität geweckt.